frisch und betonen. Hast du Leid in uns gesehen? Du hast die Qual der Wahl, du hast die Qual der Wahl. Wie ist egal, bist oder stirb? Wie ist egal, bist oder stirb? Du hast die Qual der Wahl, du hast die Qual der Wahl. Wie ist egal, bist oder stirb? Oder stirb? Oder stirb? Oder stirb? Oder stirb? Ich bin dein Wärter und du bist mein Gast. Dein Körper immer dünner. Ich lach dich aus, grad wie's mir passt. Du hast die Qual, die Qual der Wahl. Du hast die Qual, die Qual der Wahl. Wie ist dir grad, bist oder stirb? Wie ist dir grad, bist oder stirb? Du hast die Qual, die Qual der Wahl. Du hast die Qual, die Qual der Wahl. Mir ist egal, bist oder stirb. Oder stirb. Oder stirb. Oder stirb. Oder stirb. Die Gräber sollen faulen, mir ist egal, ich hasse euch.